23 Uhr und ganz genau 2 Minuten. Hier ist der große private Radio Ladies First aus Baden-Baden zur Verkehrslage. Es gibt keine Meldungen. Wie ich das wieder gesagt habe, meine Damen, ne? Es ist glücklich. Radio Ladies First aus Baden-Baden. Am Mikrofon Charlie 2000, der heißt wirklich so. Preacherman, Banana, Rama, 23:05 Uhr. Hallo Nachtschwärmer, hier ist der Obernachtschwärmer. Charlie 2000. Hallo liebe Hörer, heute haben Sie Glück. Wir spielen jetzt für Sie ein ganz besonderes Stück. Wir machen nur Begleitung, Trommeln, Klampfe, Bass. Sie müssen dazu singen, das wird ein Riesenspaß. Auch die Morgenmuffel machen heute mal mit. Am Ende dieses Liedes sind alle richtig fit. Atmen Sie tief durch und zwar nicht so knapp. Achtung, fertig, los, jetzt geht die Luft. Jetzt geht's ab, hey! Alala. Ja, natürlich haben wir noch ein Gewinnspiel nachher auch noch. Get on the floor, DJ Pierre. Ha! Was ist das, Charlie? Ich sitze hier. Nein, der Charlie lässt es nicht, der ist am Wochenende nämlich wieder unterwegs. Charlie, lass dir einen Bart. Am kommenden Freitag in Lichtenau im riesengroßen Westzelt der Trachtenkapelle. Doch mal. Dem der Jubiläum. Einen Bart mit Charlie. Und am Freitagabend ist da echt was los. Und am kommenden Samstag, da ist dran Urlaufen, ist direkt bei Appenweier in der Athletenhalle. Tag für Tag geht er den Weg, sein Zuhause ist die Diskothek, wo er die neuesten Platten spielt. Dann vielleicht mal eine kleine Vorschau am 10. August, Samstag, 10. August, Appenweier. Da haben wir eine neue Deutsche Welle Party. Da ist da Markus, Peter Schilling. Hey! Wir sitzen hier und warten auf den Charlie. Den Tee. Wie immer, Milord. Natürlich wie immer, James. Aber dann gnadenlos. Mit. Charlie 2000. Ja, klingt hin verdächtig. Everybody Salsa. Everybody Salsa.

Hey, das macht richtig an. Cela la cumba. La cumbia. So, 23.20 Uhr. Jetzt geht's gleich los mit unserem Gewinnspiel. Die Stimme von Frohsinn und Heiterkeit. Genau. Unser super Gewinnspiel. Und brillante Ideen und geistreiche Einfälle. 10 Mark zu gewinnen. Der Gipfel des Witzes. Die Spitze des Humors. Hier ist das Nachtschwärmer-Gewinnspiel. Das Beste vom Besten, das Lustigste vom Lustigsten. Und reißen. Jetzt die Ohren gespitzt. Superb, überwältigend, fulminant, epochal. Und zwar eine Frage ist hier nur gestellt. Das ist ein Zusammenschnitt aus dem Film. Wie heißt dieser Film? Das möchte ich nur wissen. You do I see you've met my faithful hand in hand. He's just a little brought down because when you knocked, he thought you were the candy man. Don't get strung up by the way I look. Don't judge a book by its cover. I'm not much of a man by the light of day, but by night I'm one hell of a lover. I'm just a street transvestite from transsexual Transylvania. Why don't you stay for the night? Night. Or maybe a bite. Tight. I could show you my favorite obsession. Yeah. I've been making a man with blonde hair and a tan, and he's good for relieving my tension. I'm just a sweet transvestite from transsexual Transylvania. Hey, I'm just a sweet transvestite from transsexual Transylvania. So, come up to the lab and see what's on the slab. I see you shiver with anticipation. The river was deep, but I swam it. Janet. The future is ours, so let's plan it. Janet. So please, don't tell me to can it. Janet. I've one thing to say, and that's damn it, Janet, I love you. The road was long, but I ran it. Janet. There's a fire in my heart, and you fan it. Janet. If there's one fool for you, then I am it. Janet. I've one thing to say, and that's damn it, Janet, I love you. Here's the ring to prove. Superstarker Zusammenschnitt. Jetzt habe ich den ersten Kandidaten, denn ich habe noch gar nicht die Telefonnummer gesagt, fällt mir gerade ein. Na gut, ihr wisst ja schon lange auswendig. Michael Rütschle aus Schönwald, 18 Jahre. Michael, wo ist denn Schönwald? Ja, das ist bei Furtwangen. Furtwangen? Ja. Ganz da hinten im Schwarzwald, Villingen da. Ja, genau. Aha, so. Ist bestimmt nicht schwierig, die Frage, oder? Ja, das ist die Rocky Horror Picture Show. Genau. Einfach 10 Mark gewonnen. Bleib dran! Astounding. Time is fleeting. Madness takes its toll. But listen closely. not for very much longer. I've got to keep control. Just a jump to the left. And then a step to the right. With your hands on your hips. You bring your knees in tight. Then it's the velvet crust. And then it does it insane. Let's do the time warp again. Let's do the time warp again. It's a dream. You can't see me. No, not at all. In another dimension, with voyeuristic intention. Well secluded, I see all. With a bit of a mind flip, you're into the time slip. And nothing can ever be the same. You're spaced out on sensation. Like you're under. Super, Rocky Horror Picture Show. Wenn es in deinem Betrieb zugeht, wie auf ja. Einer... Disco Radio Action, Disco Radio Action. Geil. So, und jetzt steigt gleich das nächste Gewinnspiel. Dieser Anschluss ist vorübergehend nicht erreichbar. Aber sicher doch. So. Erst zwei Fragen haben in diesem Gewinnspiel. Und zweier Block sozusagen. Erste ist das hier, was läuft. Da möchte ich wissen, wie heißt diese Gruppe? Es wird ein super starker Mix von der. Mal zuhören, was das wohl sein könnte. Ich gebe dir 22.32 Uhr, hier ist der große Bewährte mit Nachtschwärmer Spezial und wie immer dienstags und mittwochs mit Charlie 2000. Wir sind gerade im Gewinnspiel. Erste Frage läuft gerade, wie heißt diese Gruppe? Und dann kommt nachher gleich die zweite. Und bitte erst dann anrufen. Absolut typisch für diese Gruppe Elektronik. Um 23.35 Uhr die zweite Frage. One ticket, please. Und vor über 10 Jahren, da sind die Frauen total ausgeflippt auf den Sänger da. Da möchte ich wissen, wie der heißt. Yeah, she's at home. Yeah, she's at home. Gesündet? Okay. Übrigens, heute müssen einige Gewinne eingetroffen sein, weil gestern habe ich einige weggeschickt. Ich hoffe, sie sind gut angekommen. Ladies and gentlemen, the show is about to begin. Would you please fasten your seatbelt and wait for the no smoking sign? Thank you, thank you, thank you, thank, thank, thank, thank, thank, thank you. Gewinnspiel. Du bist dran. Gewinnspiel. Du bist dran. Gewinnspiel. Du bist dran. Gewinnspiel. Gewinnspiel. Gewinnspiel. Gewinnspiel. Hello, hello, hello. Agent of Liberty. Can I help you? So, 07221 700. Hello. Gewinnspiel, Gewinnspiel, du bist dran. Also nochmal Baden-Baden 07221 700 und 3x7. Aber wem sage ich das? Wir versäumen beide zu viel Zeit. Ruf an. Mama Mia, die Leitungen laufen da heiß hier. Schwärmer Spezial. You ran around with every girl in town. You didn't even care if it gotten me down. Aha, aha, aha, aha, aha, aha, aha, aha, aha. So, erster Kandidat ist dran, der Werner aus Reutlingen, 38 Jahre. Ja, Werner, ich grüße dich. Hallo. Bist du auch ein Nachtschwärmer? Komm, ich sage, ja. Kann man sagen. Na, um die Zeit, da ist man schon nur Nachtschwärmer. Ja. So, also, war es schwierig? Ja, für mich eigentlich nicht. Also, ich höre? Barry White. Barry White und das Erste? Oh. Vor Barry White war noch eine Frage. Es war ein Zweierblock. Marvin Gaye? Nein, musst du passen. Muss ich passen. Tut mir leid, tschüss. Jetzt habe ich eine Nachtschwärmerin. Und ist das richtig, Biggie? Bist du eine Nachtschwärmerin? Jawohl. Okay, die Biggie 21 aus Rastatt. So, was meinst du jetzt? Also Barry White, das haben wir gewusst. Ja, genau. Und da meine ich Kraftwerk. Kraftwerk, genau.

Also, kommendes Wochenende, Freitag, Lichtenau, riesengroßes Festzelt. You gotta come along and see the people rocking and jamming. Lichtenau liegt an der B36. It's on the right, I've got the tonight. Come and see us. Und ist ganz leicht zu erreichen. On the road again geht's dann weiter. Am Samstag nämlich nach Urlaufen. Urlaufen gehört zu Appenweier. Das kennt ja jeder. Und da ist Charlie in der Athletenhalle. Am kommenden Samstag. Eine Woche später, Freitag Scherzheim und Samstag Appenweier Schwarzwaldhalle. Und da haben wir eine neue Deutsche Welle Party. Aber das paaren wir noch. Das kommt noch. Vielleicht noch eine kurze Ankündigung. Im August in Altenheim ein süddeutsches Manta-Treffen. Also Mantas, das haben wir so angetan. Nicht? Aber das machen wir auch noch richtig breit. Das kommt auch noch. Und da werden Riesenpreise ausgesetzt übrigens. Hurricane, die Superdisco in Kehl, Sundheim im Industriegebiet. Donnerstags Stereo trinken. Freitags Eintritt frei. Und samstags Party Night bis morgens um 5. Und da ist auch die Küche so lange geöffnet. Und samstags nur 6 Mark Eintritt. Fino a mattina quando il sole scalda già. Marina, Marina, Marina, ti voglio più presto sposare. 23:49 gleich. Fellas, I'm ready to get up and do my thing. So, jetzt habe ich ein paar Grüße versprochen. Zuerst mal der erste Gewinner, der Michael Rüttle aus Schönwald. Der grüßt alle Seewälder und seine Klassenkameraden. Dann hat die Klasse 9 angerufen aus Offenburg-Weiher. Von der Hauptschule, Klasse 9, die grüßen alle sich untereinander. Die feiern gerade eine Party. von Martin Haus. Ja, mit der ganz neuen Version von Human League. Not this record! Fellas that were in the mood. Not this record! Don't just stand there. Not this record! Uhr, noch lange nicht Zeit, um ins Bett zu gehen für einen echten Nachtschwärmer, weil jetzt machen wir es in NDW, Neue Deutsche Welle. Much more music now. Ich möchte ein Eisbär sein, im kalten Boden. Wahnsinn, sage ich auch, wie die Zeit vergeht. 23.57 Uhr. Wenn das so kurz war heute Morgen, ist Charlie wieder dran. Morgen Abend heißt wieder Nachtschwärmer Spezial. Da gibt es wieder Gewinnspiele. Und wieder ein Mantawitz. Oh, apropos. Darf ich den Jochen Witt gerade unterbringen? Okay. Wie kann man einen Manta spurlos verschwinden lassen? Man sprüht einfach Rostumwandler drauf. Wisst ihr, wer der Vorbild aller Manta-Fahrer ist? Ha, das ist nämlich der Captain der Titanic. So, wie die, so tief wie der liegt keiner. Das einen Blumps. Das macht es gleich bei mir hier. Schade, Dankeschön. Tschüss, macht's gut. Das war's beim großen Privaten dann. Die Stimme von Frohsinn und Heiterkeit. Ein Füllhorn brillanter Ideen und Sag ich doch. Der Gipfel des Witzes, die Spitze des Humors. Das Beste vom Besten, das Lustigste vom Lustigsten. Hinreißend, grandios, superb, überwältigend, fulminant, epochal. Auf die Sekunde genau 0 Uhr. RPA und Radio Victoria zur Verkehrslage. Es liegen uns derzeit keine Störungsmeldungen vor. Allen unterwegs weiterhin eine gute Fahrt.